Das ging nicht vor, das ging nicht vor, was jeder schien, was jeder schien, das sind keine Sohn, mit denen das sind ein Haus, Mann, mit denen man ein Haus. Die verfressen alle selber, die verfressen alle selber, denen muss man mal den Kopf, denen muss man mal den Kopf, sonst geht das nicht vor, sonst geht das nicht vor, denn was jeder schien, was jeder schien, das sind keine Sohn, mit denen das sind ein Haus, Mann, mit denen man ein Haus. Jetzt geht es vorwärts, wir sind schon in Los Angeles und im Statisten stehen alle Türen offen. Wenn wir uns jetzt zusammennehmen und jeden Fehltritt vermeiden, dann geht es unaufhaltsam weiter nach oben. Ich weiß es, Anna.